Telekom, Fernsprecher Friedelstraße 34 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Bio-Schnittkäse-Verpackung, ein leerer Ehrmann-Almigurt-Joghurtbecher, Geschmacksrichtung Heidelbeere, sowie auf dem Fußboden etwas Laub, das auf den Herbst hinzuweisen scheint. Ansonsten, außer einer rot gekleideten Dame, die hier vor der Nummer 34 die Türe aufschließt und ihr Fahrrad in den Hof bringt, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.